über das ihr gerne mit mir reden wollt. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen und um 0 Uhr könnt ihr mich schon erreichen. Das heißt, uns hier erreichen unter der bekannten Nummer 0800 5678 111. Gute Nacht, schöne Nacht, bis morgen. Es ist 2 Uhr. Im ARD-Nachprogramm hören Sie Nachrichten vom Bayerischen Rundfunk. Zunächst kurz das Wetter in Deutschland. Nachts im Westen etwas Regen, sonst wolkig bis stark bewölkt, gebietsweise Nebel. Tiefstwerte 8 bis 2 Grad, im Nordosten um 0 Grad, hier örtlich leichter Frost. Morgen Durchzug eines Regenbandes, im Nordosten um 4 Grad, sonst 5 bis 8, im Südwesten 9 bis 12 Grad. Nun die Meldungen. Berlin. Bundeskanzler Schröder hat noch einmal klar gemacht, dass Deutschland sich nicht an Militäraktionen gegen den Irak beteiligen wird. In den ARD-Tagesthemen sagte der Kanzler wörtlich, eine aktive Beteiligung Deutschlands wird es nicht geben. Auf die Frage, ob den USA zum Beispiel Überflugrechte gewährt würden, antwortete er, die Beweglichkeit der Alliierten könne man